war an einem Frühlingstag, es grünte schon wie neu war die Welt. Der Winter hat sein Abschiedslied beim Wind bestellt. Von Valgardena zog allein hinauf in das Land. Dort, wo sie einen Sommer lang die Ruhe fand. Ich warte auf dich, der Herbst kommt bald und dann wirst du mein. Und wirst dein ganzes Leben lang nur glücklich sein. Sie schaut ins grüne Tal zurück und denkt an ihn und fühlt, es wird wahr.